Willkommen zu einem weiteren Podcast der M2A. In der heutigen Folge geht es um Heavy Metal. Ich bin Malay. Und ich bin Victoria. Und wir wollen euch sämtliche Dinge über die Geschichte, den allgemeinen Klang und auch den Einfluss von Heavy Metal auf die Gesellschaft rüberbringen. Als erstes, wie ist Heavy Metal überhaupt entstanden? Also, was brachte Leute dazu, sowas zu hören, respektive so etwas zu kreieren? Es entstand nach dem Rock Festival in Woodstock, welches eine internationale Jugendbewegung im Jahre 1969 war. Es war der letzte große Höhepunkt der Hippie-Zeit und die Flower Power-Träume verpufften. Was sind das überhaupt, Flower Power-Träume? Das ist eigentlich die positive Einstellung aufs Leben. Ah. Weil diese eben verpufften, suchten viele Rockfans nach Negativität. Dadurch spaltete sich die Rockmusik in verschiedene Richtungen, wie Psychedelic Rock, Beat, Punk, Blues Rock, Progressive Rock, Rock'n'Roll und weiteres. Weg vom Mainstream entwickelte sich dann Hard Rock. Malay, welche Band waren vor allem einflussreich für die Entwicklung von Hard Rock zu Heavy Metal? Es gab eigentlich mehrere Bands, die Hard Rock weiterentwickelten, wie zum Beispiel Led Zeppelin oder Deep Purple. Die sind aber auch von Bluesrock, Beat und Psychedelic Rock beeinflusst worden. Man könnte sagen, diese Bands gehörten mehreren Genres zu. Entscheidend für die Entwicklung von Heavy Metal war schlussendlich die Band Black Sabbath mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Dieses wurde im Jahre 1970 veröffentlicht und die Ursprünge des Heavy Metals lagen dabei vor allem in den 1970ern und 1980ern. Black Sabbath entwickelte Hard Rock, indem sie die Musik tiefer, härter und verzerrter machten, vor allem die E-Gitarre. Sie veränderten ihren Klang so, weil sie damals als Band gegenüber eines Kinos geprobt haben und sie haben bemerkt, dass die Kinos am meistbesuchtesten waren, wenn Gruselfilme liefen. Deshalb haben sie sich auch Gedanken gemacht, ihre Musik so zu produzieren, dass die Zuhörer sich fürchten. Dadurch wurden weitere Bands inspiriert. Die bekanntesten darunter sind Iron Maiden, Saxon, Samson. Und Angel Witch. Dies galt als die eigentliche Heavy-Metal-Ära und man nannte sie New Wave of British Heavy Metal. Kurz danach, in Mitte 1980ern, entwickelten sich Substile des Heavy Metals, wie zum Beispiel das True Metal, das sich mit schnellen und technischen Riffs von den anderen Substilen unterscheiden lässt. Das Nu Metal differenziert sich von den anderen Substilen durch den häufig verwendeten Sprechgesang. Weiter gibt es noch Black und Death Metal, die mehr oder weniger ähnlich klingen für jemanden, der Heavy Metal nicht hört. Doch Black Metal hat eher satanistische Texte und Death Metal hat eher apokalyptische Texte, die stark und brutal klingen. Beide sind sehr düstere Substile. Heavy Metals okkulte und negative Texte sind recht häufig religionsbetreffend, vor allem Christentum betreffend. Da in der Geschichte Religion oft in enger Verbindung zur Politik steht, könnte man sich fragen, ob Heavy Metal eine politische Bewegung war. Die Antwort dazu wäre aber nein. Gehen wir mal von der Geschichte weg und bewegen uns zum allgemeinen Klang von Heavy Metal. Heavy Metal hat vor allem Schlagzeug- und gitarrenzentrische Klangfarben mit hoher Verstärkung, Verzerrung und elektronischen Effekten. Oftmals hat es auch E-Gitarrenriffe, die Gesangsstrophen ersetzen und die Songs sind auch sehr riffbetont. Der Gesang konnte stark variieren von klarem melodischen Gesang zu Sprechgesang, was oft im Nu Metal eben benutzt wird, bis zu Gekrächze, Knurren und Schreien, was oft im Death oder Black Metal benutzt wird. Beliebte Tonleitern im Heavy Metal sind modale Skalen, welche Kirchentonleitern sind, harmonisches Moll, die Pentatonik und die Blues-Tonleiter. Zusätzlich werden auch Orgelpunkte und Power Chords, welche vereinfachte Akkorde aus 2 bis 3 Tönen sind, die Prima und die Quinte, benutzt. Es werden oftmals auch spannungsreiche Tonbeziehungen benutzt, wie die Chromatik. Dies ist eine Tonleiter mit nur Halbtonschritten. Oder auch der Tritonus wird benutzt. Der wurde damals auch Diabolus in Musica genannt. Übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet das so viel wie Teufel in der Musik. Im 18. Jahrhundert war der Teufel etwas sehr Zentrisches und der Tritonus wurde auch so genannt, weil er sehr disharmonisch klingt. Im Heavy Metal wurde hauptsächlich der Viervierteltakt benutzt, mit Betonung auf die Backbeats, also auf den 2. und 4. Schlag. Jetzt haben wir schon vieles angeschaut über Heavy Metal, aber was für einen Effekt hat es auf die Gesellschaft? Das ist eine gute Frage, denn es gibt mehrere Studien, die besagen, dass Melodien und Lyrics einen größeren Einfluss auf einen haben, als man denke. Wenn es zu Heavy Metal kommt, denkt man wahrscheinlich, dass es eher einen negativen Effekt auf die Hörer hat. Die negativen Texte haben tatsächlich schon Fans in den Tod geführt, im Sinne von, dass die Texte manchmal selbstmordfördernd sind. Wie schon erwähnt, sind die Texte und Symbolik auch oft christenfeindlich, was zu einer sozialen Abspaltung führt. Trotzdem gibt es viele Fans, da vieles sehr extrem ausgedrückt wird und deshalb auch schon fast satirisch rüberkommt. Viele Fans nehmen auch die Botschaften von Songs nicht ernst und denken, dass andere Leute die Heavy Metal nicht hören und die Texte auch nicht ernst nehmen sollten. Also würdest du sagen, es gibt eine soziale Abgrenzung durch Heavy Metal, respektive eine gewisse Intoleranz gegenüber dieser Musikrichtung? Ja, ich würde das so sagen, da jeder einen anderen Musikgeschmack hat und sich Heavy Metal für den Hauptteil der Gesellschaft ziemlich ungewohnt anhört. Wie steht's mit dir? Hörst du Heavy Metal? Weil für mich persönlich ist diese Musik zu laut und krächzend vor allem. Ich genieße bei Musik eher Melodien und Gesang. Wenn, dann höre ich eher melodische Rock, vor allem Nirvana zum Beispiel. Ich hätte gesagt, dass ich das manchmal höre, doch ich eben halt eigentlich alles höre. Und bei mir kommt es vor allem auf meine Stimmung an. Da kann ich dir recht geben. Auf jeden Fall war's das mit dieser Folge über Heavy Metal. Wir hoffen, unser Podcast hat euch einige nötige Informationen gebracht und habt einen schönen Tag.